Erster Herodes, der Herrscher, hörte von Jesus. Zweiter, er sagte zu seinen Dienern, das ist Johannes der Täufer. Er ist von den Toten auferstanden. Darum kann er Wunder tun. Dritter Herodes hatte Johannes gefangen genommen. Er ließ ihn ins Gefängnis bringen. Das war wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Vierter Johannes hatte zu Herodes gesagt, du darfst diese Frau nicht haben. Fünfter Herodes wollte Johannes töten. Aber er hatte Angst vor den Leuten. Die Leute dachten, Johannes war ein Prophet. Sechster, dann war Herodes Geburtstag. Die Tochter von Herodias tanzte vor den Gästen. Herodes mochte ihren Tanz. Siebter, er schwor ihr mit einem Eid. Er sagte, er würde ihr geben, was sie wollte. Achter, ihre Mutter sagte ihr, was sie verlangen sollte. Das Mädchen sagte, gib mir den Kopf von Johannes dem Täufer auf einer Schüssel. Neunter, der König war traurig. Aber er hatte es geschworen. Und seine Gäste waren da. Darum befahl er, es zu tun. Zehnter, er schickte Leute. Sie köpften Johannes im Gefängnis. Elftes, sein Kopf wurde auf einer Schüssel gebracht. Man gab ihn dem Mädchen. Sie brachte ihn ihrer Mutter. Zwölfter Johannes, Jünger kamen. Sie holten seinen Körper und begruben ihn. Dann gingen sie zu Jesus und erzählten es ihm. Dreizehnter Jesus hörte das. Er fuhr mit einem Schiff an einen ruhigen Ort. Die Leute hörten davon. Sie folgten ihm zu Fuß aus den Städten. Vierzehnter Jesus kam an Land. Er sah viele Menschen. Er hatte Mitleid mit ihnen. Er heilte die Kranken unter ihnen. Fünfzehnter, es wurde Abend. Seine Jünger kamen zu ihm. Sie sagten, dieser Ort ist leer. Es ist schon spät. Schick die Leute weg. Sie sollen in die Dörfer gehen und Essen kaufen. Sechzehnter Jesus sagte zu ihnen, sie müssen nicht weggehen. Gebt ihr ihnen etwas zu essen. Siebzehnter, die Jünger sagten, wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Achtzehnter Jesus sagte, bringt sie mir her. Neunzehnter, er sagte den Leuten, sie sollen sich auf das Gras setzen. Er nahm die 5 Brote und die 2 Fische. Er sah zum Himmel und dankte Gott. Er brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger gaben sie den Leuten. Zwanzigster, alle aßen und wurden satt. Sie sammelten die Reste ein. Es waren 12 Körbe voll. 21. Es waren ungefähr 5000 Männer, die aßen. Frauen und Kinder waren nicht mitgezählt. 22. Jesus sagte den Jüngern, sie sollen ins Schiff steigen. Sie sollten zum anderen Ufer fahren. Er wollte zuerst die Leute wegschicken. 23. Als er die Leute weggeschickt hatte, ging er auf einen Berg. Er wollte dort beten. Es wurde Abend. Er war dort allein. 24. Das Schiff war schon weit vom Land entfernt. Die Wellen schlugen hart gegen das Schiff. Der Wind war stark und kam von vorne. 25. In der Nacht kam Jesus zu ihnen. Er ging auf dem See. 26. Die Jünger sahen ihn auf dem See gehen. Sie waren erschrocken. Sie sagten, das ist ein Geist. Sie schrien vor Angst. 27. Jesus sprach sofort zu ihnen. Er sagte, habt Mut. Ich bin es. Habt keine Angst. 28. Petrus antwortete ihm. Er sagte, Herr, wenn du es bist, dann lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. 29. Jesus sagte, komm. Petrus stieg aus dem Schiff. Er ging auf dem Wasser und kam zu Jesus. 30. Aber Petrus sah den starken Wind. Er bekam Angst. Er begann zu sinken und rief, Herr, rette mich. 31. Jesus streckte sofort seine Hand aus. Er packte Petrus und sagte, du hast wenig Glauben. Warum hast du gezweifelt? 32. Sie stiegen ins Schiff. Dann wurde der Wind still. 33. Die Leute im Schiff knieten vor ihm nieder. Sie sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. 34. Sie fuhren über den See. Sie kamen nach Genesaret. Die Leute dort erkannten Jesus. Sie schickten Boten in die ganze Gegend. Sie brachten alle Kranken zu ihm. 35. Die Kranken baten Jesus. Sie wollten nur den Saum seines Kleides berühren. Alle, die ihn berührten, wurden gesund. 36. So wurden die Menschen geheilt.